indirekter Freistoß für die Schweden, ausgeführt natürlich von ihrem Torwächter Svensson, genau auf den Kopf des sprungkräftigen Stollenberg. Stollenberg hat geklärt, hat auf Szymaniak gegeben. Szymaniak auf Cislacik, auf die linke Seite. Sofort Pass in die Tiefe auf Uwe Seeler, der jetzt schon wieder auf Linksaußenposition ist, der nicht richtig gebremst werden kann. Der wunderbar flankt, Schäfer, Tor! Ja, Tor! War das eine Situation? War das ein direktes Abspiel? Ein unwahrscheinlicher Lauf von Uwe Seeler. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass er den Ball erreicht. Direkt an der Torauslinie nahm er ihn mit einem Dropkick, setzte ihn nach innen. Hans Schäfer stand zwischen 5 Meter Raum und Strafraum, noch seitlich versetzt. Erneuter Dropkick und über den sich werfenden schwedischen Torhüter steht es hinweg. 1:0 für Deutschland. Da wird Juskowiak vom Platz gestellt. Juskowiak wird vom Platz gestellt. Jetzt ist die Hölle los in Göteborg. Juskowiak hat eine Affekthandlung begangen. Er lässt sich von den eigenen Spielern kaum besänftigen und kaum beruhigen. Schäfer, der Kapitän, und Fritz Walter, der Ehrenspielführer. Sie gehen beide auf ihn zu. Jetzt wird Juskowiak ruhiger. 10 Deutsche gegen 11 Schweden. Noch 30 Minuten zu spielen, Spielstand 1:1, und was viel schlimmer ist, jetzt haben wir natürlich die Zuschauer gegen uns. Ich glaube, Cislacik ist nach hinten als Verteidiger gegangen. Die deutsche Mannschaft ist damit stark geschwächt, aber sie spielt. Sie führt sogar den ersten Angriff aus, nachdem der schwedische Freistoß nichts eingebracht hat. Rahn spielt ab zu Fritz Walter, aber er stürzt, er fällt hin und er ist hart genommen worden von einem Abwehrspieler der Schweden. Er ist hart genommen worden, glaube ich, vom linken Läufer Parling. Er liegt in der Nähe des Mittelkreises am Boden. Die deutschen Spieler bemühen sich um ihn. Der ungarische Schiedsrichter Scholt bemüht sich ebenfalls um Fritz Walter. Jetzt laufen Helmut Schön, Masseur Deuser auf den Platz, während drüben nachdenklich nur leicht mit den Füßen hin und her vibrierend. Jetzt steht er allerdings auf, Bundestrainer Herberger zu erkennen ist. Herberger gibt eine Anweisung an Stollenberg. Ich weiß nicht, was das ist. Wird Fritz Walter weiterspielen können? Man trägt Fritz Walter heraus. 9 Deutsche gegen 11 Schweden. Das ist ein Kanne, wird das, wenn das so weitergeht. Kein Vorwurf dem schwedischen Abwehrspieler. Das Foul war sicherlich nicht sonderlich beabsichtigt. Aber die Tatsache bleibt bestehen, dass 16 Minuten vor Spielende 9 deutsche Spieler gegen 11 Schweden spielen müssen. Wie soll das weitergehen? Fritz Walter draußen verletzt, Juskowiak herausgestellt und Horst Eckel aus Kaiserslautern am Ball. 8 Abwehrspieler der Schweden decken das eigene Tor. Szymaniak, was soll er machen? Er müsste 8 Schweden umspielen, das kann er nicht. Konversation noch zwischen Fritz Walter und Seeler. Rahn versucht sich rechts drüben seitlich der Mauer freizustellen. Fritz Walter wird schießen. Also sicher gibt es eine Abgabe, die kommt zu Cislacik. Und Cislacik schießt aus dem Hinterhalt, schießt aber nur Green an. Und dann ist Eckel noch zur Stelle. Eckel verliert an Skoglund. Skoglund nun allein an der Mittellinie. 2 westdeutsche Abwehrspieler noch und Skoglund und Hamrin. Hamrin wieder zu Skoglund. Nein, Hamrin behält den Ball. Jetzt aber 5 westdeutsche Abwehrspieler. Schnell sind sie zurückgelaufen. Abspiel zu Simonsson. Simonsson schießt mit dem linken Bein. Schießt nicht. Kommt Green an den Ball. Green schießt. Ich glaube, Worte sind überflüssig. Ich weiß nicht, ob Sie mich überhaupt hören. Worte sind überflüssig. Gunnar Green schoss dieses Tor für Schweden. 2:1 für Schweden. 9 Minuten vor dem Spielende im Nya Ullevi von Göteborg. Ja, und die Westdeutschen werden nun noch einmal an Juskowiaks Foul denken, dass sie sich selbst der Chance beraubten und dass einer von ihnen wegen Unsportlichkeit vom Feld musste. Und wir haben noch 6 Minuten zu spielen. Bevor ich also hier die dramatischen Schlussminuten für Sie verfolgen werde, möchte ich nachfragen bei Wolfgang Hempel, ob es etwas Neues gibt. Und ich rufe für kurze Augenblicke Stockholm. Hallo, hier meldet sich Stockholm. Noch 12 Minuten im Spiel Frankreich gegen Brasilien. An der Situation hat sich nichts geändert, wenn man noch verzeichnen will, dass Brasilien ein fünftes Tor geschossen hat. In demselben Augenblick, als in Göteborg Green zum 2:1 für Schweden verwandelte, da jagte hier Pelé sein drittes Tor hintereinander ins Netz. Ein unheimliches Tor, wieder aus der Luft geknallt ins äußerste Eck. 5:1 also für die Brasilianer, klare Spielentscheidung und deswegen wieder zurück zu Ihnen, Hans-Florian Oertel, nach Göteborg. 4 Minuten bis zum Schlusspfiff in Göteborg. Ein unheimlich dramatisches Spiel geht zu Ende. 2:1 Führung für die Schweden, die einen Freistoß haben in der westdeutschen Hälfte. Der gute Außenläufer Börjesson gibt zu Axbom, dem Verteidiger, der zieht links heraus zu Skoglund. Aber Skoglund ist nicht so in das Spiel gekommen heute, wie das die Schweden vielleicht erhofft hatten. Börjesson holt sich das Leder dann zu Lidholm, der immer weit zurückhängend spielt. Lidholms Pass kommt zu Simonsson, der zurück zu Börjesson. Börjesson in Höhe des Strafraumes, Flankenball. Und Szymaniak ist fertig jetzt am Ende seiner Kräfte. Er erreicht diesen Ball gar nicht mehr. Aber er wird passiert und trotzdem steht dann dahinter Seeler und Ausball. Der Einwurf ist gekommen. Szymaniak hat den Ball übernommen. Szymaniak zu Rahn. Rahn soll es nur auf eigene Kraft versuchen. Rahn jagt um die Wette mit Bergmark und kann den Ball nicht mehr erreichen. Der Ball war am schnellsten von allen jetzt. Svensson hat so den Ball bekommen, gibt ihn zu Parling. Parling zu Gunnar Green. Gunnar Green stoppen ist eine Augenweide. Blitzschnell ist der Ball tot am Fuß, wenn er aus der Luft herunterfällt und der Green eine Bewegung macht. Green gibt zu Lidholm. Lidholm serviert jetzt Börjesson den Ball. Börjesson 40 Meter noch vom Tor entfernt. Zu Hamrin. Hamrin lässt sich Zeit. Wie viel Zeit lässt sich denn Hamrin? Das sind nun italienische Kabinettstückchen von der Fußballerschaubühne aus Italien. Jetzt läuft er auf das Tor zu. Das Tor ist frei. Drei zu eins für die Schweden. Hoffentlich bin ich zu hören. Die Schweden veranstalten ein unwahrscheinliches Freudenfest nun und die westdeutsche Mannschaft ist fix und fertig. Resigniert nun am Anstoßpunkt Fritz Walter und der Angriff der Westdeutschen kommt von der rechten Seite. Aber dieses Tor 2,5 Minuten vor dem Ende oder 2 Minuten vor dem Ende von Hamrin, dem Rechtsaußen, der jetzt bei Padua in Italien spielt, das brachte die endgültige Entscheidung. Und es war ein Tor, wie man es nur alle 10 Jahre einmal sieht. Ein Tor, möchte ich sagen, à la Fanfan la Tulipe, à la Gérard Philippe, Fanfan der Husar. Er nachte alle westdeutschen Deckungsspieler. Er hielt den Ball am Fuß, spazierte Zeitlupentempo und alle dachten, ach, der Hamrin, der geht jetzt Kaffee trinken, er geht nach Hause. Und plötzlich, wo er so im Schritttempo noch 7 Meter vom Tor entfernt ist, legt er eine blitzartige Attacke ein. Herkenrath kommt entgegen und mit der rechten Fußspitze stößt Hamrin aus spitzem Winkel den Ball ins lange Eck. Ein Mauritius-Tor, ein seltenes Tor. Die Würfel sind gefallen, 3:1 für Schweden.